das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein, Wien und der Wein, das war's auf Erden nicht erdacht, denn das ist so himmlisch gemacht. Sitzt man verträumt in Wien beim Wein und nicht allein, dann sieht man's ein, das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein, Wien und der Wein. In Wien beim Wein und nicht allein, dann sieht man's ein. Das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein, Wien und der Wein.